Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke, ob von hinten noch von vorn, Nagel näb ich gut in vor. Schön auf Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke, ob von hinten noch von vorn, Nagel näb ich gut in Form. Wir machten es von hinten und wir machten es im Stehen. Einen Abgang nach den anderen, das Gefühl darf nicht vergehen. Doch nach 21 Nummern können wir beide eh nicht mehr. Ich krieg echt keinen mehr hoch, doch ich möchte es doch so sehr. Let's twist. Ja, schön um Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, Nagel näb ich gut in Form. Schön um Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, Nagel näb ich gut in Form. Vögeln ist mein liebstes Hobby, jeden Tag könnte ich es tun. Täglich 20 Mal zu nageln, ohne einmal auszuruhen. Ich geh einfach auf die Straße, such mir meine Mädels aus. Wenn sie mir dann eingefällt, nehme ich sie mit nach Haus. Ja, ob schön, ob Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, nageln näb ich gut in vor. Ob schön, ob Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, nageln näb ich gut in vor. Kommen auch meine Mädels abends von ganz allein. Sie wollen mich spüren, mit mir zusammen sein. Sie stehen auf meinen Körper und auf meine Kondition. Ja, sie sind von mir begeistert und bekommen dafür ihren Lohn. Hahaha. Ja, schön um Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, Nagel näb mich gut in Form. Ob schön um Schabracke, heute lass ich zur Mischattacke. Ob von hinten, ob von vorn, Nagel näb mich gut in Form. Ich sitze hier vor meinem Telefon, auch deine kleine Nummer habe ich schon. Jetzt wähle ich gerade die letzte Zahl, für dich folgt auch nur noch so eine Qual. Ich bin pervers, ich bin obszön, doch ich bleib immer anonym. Ich bin pervers, ich bin obszön, doch ich bleib immer anonym. Überkommt sich in der Nacht, wenn ein wilder Trieb in mir erwacht. Dann dreh ich auf, eigentlich volle Pulle, dann brauch ich nur noch eine geile Olle. Ich bin pervers, ich bin obszön, doch ich bleib immer anonym. Ich bin pervers, ich bin obszön, doch ich bleib immer anonym. Ich bin pervers, ich bin obszön, doch ich bleib immer anonym. Ich geb dazu in meinem kranken Hirn, da treib ich es mit Kindern und mit Tieren. Ich treib's auch gern mit zittrig alten Frauen, denn die kann man danach so schön verhauen. Ich